Jüngst richtete der Vorsitzende des ZK der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, Zhuganov, an den Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, ein Glückwunsch-Telegramm. Zum neuen Jahr 2017 gratulierte er dem Genossen Kim Jong-un herzlich im Namen des ZK der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation. Der russische Parteichef wünschte Kim Jong-un und seinen Vertrauten Gesundheit und Glück sowie dem ganzen koreanischen Volk Frieden, Gedeihen und Wohlergehen.